prende un pack. Come chi è? Hanno vinto lo Giozzo? Donde es los Propadores? Donde es los Propadores? Oh, ich kenne nix die Sprache. Wo sind die Umkleidekabinen? Oh, schön hier. Alle Ladies hier rein. Ich bin ja noch hier. Hast du echten Toast und echten Pitti sehen? Ein Badalt. Ein Badalt. Ein Badalt. War so ein bisschen Pussy.